Zur Unterstützung des Appells der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DVJK veröffentlichten kürzlich das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuse-Ideologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung.